Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Luke M. Es ist was Magisches in dir, was keiner sieht. Ein Zauber, der dich jederzeit umgibt. Wie ein Parfum, das man nicht kaufen kann. Fühlt sich unglaublich an, weil es niemandem das wie dich gibt. Du hast was Magisches an dir, was keiner sieht. Ein Zauber, der dich jederzeit umgibt. Wie ein Parfum, das man nicht kaufen kann. Fühlt sich unglaublich an. Zwischen Neugier und Angst nimmst du meine Hand und ich falle nieder. War noch nie so einfach. Bring mich wieder zurück. Alles anders ist, auch wenn ich mich verlaufe. Ich will nie mehr nach Hause. Out. We'll be right back. Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Luke M. Ich bin perfekt wie ein Gemälde von Monet. Ich bin komplett auch mit einem leeren Portemonnaie. Ich bin ein krasser Motherfucker von der Mähne bis zum See. Ich bin ein Ego, ist okay. Ich bin ein Ego, ist okay. Auf diese diese Reise, doch wir kamen nie ans Ziel. Nee, auch wenn ich drüber rede, bitte bild dir nichts drauf ein. Was du siehst, ist keine Träne, würde niemals um dich weinen. Ist mir egal, wie glücklich du bist. Baby, sei dir sicher, dass ich dich nicht vermiss. Ist mir egal, wenn du eine andere küsst. Auch wenn es so aussieht, nein, ich denk nicht an dich. Ist mir egal, wie glücklich du bist. Baby, sei dir sicher, dass ich dich nicht vermiss. Ist mir egal, wenn du eine andere küsst. Auch wenn es so aussieht, nein, ich denk nicht an dich. Nein, ich denk nicht an dich. Ist mir egal. Ist mir egal, egal, egal. Ist mir egal, egal, egal. Nein, ich denk nicht an dich. Sputnik Heimspiel. scars. Oh yeah. But all the things you showed me make me feel so holy. That's what you are. And I feel it coming. Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Luke M. Take me in your arms. Take me in your arms. You're taking all my feelings. Wide awake, I'm dreaming. I found a love. Oh yeah.

dance with me. Da-da-da-da-oom, dance with me. You are my baby, you are my darling. Baby, dance with me. Da-da-da-da-oom, dance with me. Kiss me, kiss me, kiss me now. And let me show you the flow. Kiss me, kiss me, kiss me now. With me. Kiss me, kiss me, kiss me now. And let me show you the flow. Kiss me, kiss me, kiss me now. And let me show you the flow. Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21 4x die 0@mdr.de. Mein kleines Herz macht bam, bam, bam, bam. fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me too. I'm through, I'm through, I'm through. This that hot girl by my anthem, turn it up and throw a tantrum. This that hot girl by my anthem, turn it up and throw a tantrum. This that throw up in your Birkin bag, hook up with someone random. This that social awkward suicide that by your lips and by your likes. I swear she had a man, but shit hit different when it's Thursday night. That college dropout music every day like that. She be too thick and my friends are all annoying. But we go dumb, yeah, we go stupid. This the 10K on the table just so we can be secluded. And the vodka came diluted. One more line, I'm superhuman. Fuck you and you and you. I hate your friends. They can't box me in, I'm too left. This that drip is more like oceans. They can't fit me in a Trojan. Out of pocket, but I'm always in my bag. Yeah, that's the slogan. This that who's all there? I'm pulling up with an emo chick that's broken. This that college dropout music. Every day like that, she be too thick. And my friends are all annoying, but we go dumb, yeah, we go stupid. This the 10K on the table just so we can be secluded. And the vodka came diluted. One more line, I'm superhuman. Fuck you. And you, and you. I hate your friends and they hate me too. I'm through, I'm through, I'm through. It's that hot girl by my anthem. Turn it up and throw attention. Fuck you. Fuck you. It's that hot girl by my anthem. Turn it up and throw attention. Fuck you. Und wenn du da bist, kann ich nicht mehr atmen. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Luke M. We can shine down from the darkness. Through the times of sadness, we will shine a light. There's no reason to feel down and broken. Even if you're lonely, you can shine a light. Keep on and shine a light, shine a light. Shine a light. Keep on shining a light. Keep on shining a light. Keep on shining a light. We can shine down, shine on from the darkness. Through the times of sadness, we will shine a light. There's no reason to feel down and broken. Even if you're lonely, you can shine a light. Keep on and shine a light, shine a light. Sputnik.